Rey Mysterio. Mach die Gegner Schrott, Rey Mysterio. Ja, ich bin ein Mythos, Rey Mysterio. Nokia Fernandes, Rey Mysterio. Hab die Maske auf wie Rey Mysterio. Mach die Gegner Schrott, Rey Mysterio. Ja, ich bin der Mythos, Rey Mysterio. Nokia Fernandes, Rey Mysterio. Hab die Maske auf wie Rey Mysterio. Mach die Gegner Schrott, Rey Mysterio. Ja, ich bin der Mythos, Rey Mysterio. Nokia Fernandes, Rey Mysterio. Mysterio, Mysterio, du kriegst ein Delirium. Maske an, nicht aus, ich krieg krank Applaus. Legende, Legende, ich küsse eure Hände. 619, du bist nicht mein Freund. Für mich heißt es Fight, für mich heißt es Fight. Nokia Fernandes, Mexicano Muchacho. Du bleibst nur sitzen und ich setze meine Tat um. Ich bin Nokia Fernandes. Maske auf wie Rey Mysterio. Mach die Gegner Schrott, Rey Mysterio. Ja, ich bin der Mythos, Rey Mysterio. Nokia Fernandes, Rey Mysterio. Hab die Maske auf wie Rey Mysterio. Mach die Gegner Schrott, Rey Mysterio. Ja, ich bin der Mythos, Rey Mysterio.